B. Wie schön ist es im Wald. Alles ist bunt. Der Boden ist wie ein weicher Teppich. Es ist so frisch und kühl. Diese Jahreszeit habe ich besonders gern. Aber wenn ich denke, dass ich bald wieder warme Kleidung anziehen muss, werde ich traurig. Sei nicht so pessimistisch. Genieße die Natur, solange es noch schön ist.